Denn am 5. November ist der in der Nähe von Erlangen lebende Komponist und Bratschist Eberhard Klemmstein verstorben. BR Franken erinnert in der heutigen Sendung Concerto Bavarese an sein Schaffen. Eberhard Klemmstein ist 1941 in Berlin geboren und dort hat er auch seine musikalische Ausbildung erhalten, an der Hochschule für Musik. Anschließend ist er in Berlin als Kammermusiker und freier Bratschist für verschiedene Orchester tätig gewesen. 1979 ging die Reise dann nach Mittelfranken als Leiter des Musikinstituts in Erlangen. Eine zentrale Rolle hat er gespielt für das Musikleben in Erlangen und Umgebung, sowohl als Organisator als auch als Musiker. Unter anderem im von ihm gegründeten Marteau-Ensemble, mit dem er auch in mehreren Aufnahmen für den Bayerischen Rundfunk musiziert hat. Mitte der 80er dann ein neues Kapitel für Eberhard Klemmstein, das Komponieren. Seine Klangsprache vereint Momente aus Expressionismus und Spätromantik. Regelmäßig werden seine Werke auf internationalen Bühnen aufgeführt und auch auf CD veröffentlicht. Dementsprechend beginnen wir die Sendung mit einer recht jungen Aufnahme von 2021. Elegie für Streichorchester. Hier ist die Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach unter Dorian Keilhack. Thank you. Die heutige Sendung Concerto Bavarese ist ganz dem Komponisten Eberhard Klemmstein gewidmet. Das war seine Elegie, gespielt von der Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach unter Leitung von Dorian Keilhack. Und der wechselt nun für die nächsten drei Stücke an den Flügel. Denn er begleitet den Bariton Christian Hilz. Wir hören Um Mitternacht, basierend auf einem Text von Johann Wolfgang von Goethe. Dann Der Toten 1 und Der Toten 2. Das sind Lieder basierend auf Texten von Hermann Hesse. Wir wollen Das Concerto Bavarese auf Bayern 2, heute mit einer Sonderausgabe, gewidmet dem Komponisten Eberhard Klemmstein. Das waren drei Lieder für Singstimme und Klavier. Erst Um Mitternacht, dann Der Toten 1 und Der Toten 2. Gesungen vom Bariton Christian Hilz und der Liedpianist ist Dorian Keilhack gewesen. Nun kommen wir zu einer Fantasie über ein Thema von Paganini. Gespielt von einem ausgewählten Ensemble und einmal mehr komponiert von Eberhard Klemmstein. Thank you. Thank you. Fantasie über ein Thema von Paganini für Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontrabass. Eine Komposition von Eberhard Klemmstein. Ihm ist die heutige Ausgabe des Concerto Bavarese gewidmet und dementsprechend ist auch das nächste Werk aus seiner Feder. Das Duo Kosowa O spielt seine Sonate für Violoncello und Klavier. Thank you. Das Duo Casower O mit der Sonate für Violoncello und Klavier von Eberhard Klemmstein. Der Komponist ist am 5. November verstorben und BR Franken erinnert an sein Schaffen in der Reihe Concerto Bavarese. Ein letztes Werk haben wir heute für Sie von Eberhard Klemmstein, und zwar seine Sinfonie Nummer 6. Die wird gespielt von der Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach, einmal mehr unter Leitung von Dorian Keilhack. Thank you. Die Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach unter Leitung von Dorian Keilhack mit der Sinfonie Nummer 6 von Eberhard Klemmstein.